Wenn ich auf hohen Bergen stehe, da fühle ich mich so wohl. Dann schau ich tief ins Tal hinab ins schöne Land Tirol. Im Tale drunt, der Nebel zieht, die Sonne scheint ins Gwent. Tiroler Land, mein Heimatland, dich liebe ich ohne End. Holadi, hololoidi, hololoidi, hololoidi, ho. Hololoidi, hololoidi, hololoidi, ho. Hololoidi, hololoidi, hololoidi, ho. Hololoidi, hololoidi, ho. Bekümmere dich um kein Verdruss und Sang und Streit der Welt, wenn beim ersten Büchsenschuss der Gamsburg Oberfold. Die Berge sind mein Gotteshaus, der Jodler mein Gebiet. Tiroler Land, mein Heimatland, dich liebe ich ohne End. Holari, hololoidi, hololoidi, hololoidi, ho. Hololoidi, hololoidi, hololoidi, ho. Hololoidi, hololoidi, hololoidi, ho. Hololoidi, hololoidi, ho. Wenn ich einmal gestorben bin, so trag mich auch hinauf. Begrabt ihr mich im Tale drunt, dann steig ich selber rauf. Ich bin's ja nur ein Gotteskind und will es immer sein. Begrabt ihr mich im Tale drunt, dann jod ich auch hinauf. Holari, hololoidi, hololoidi, hololoidi, ho. Hololoidi, hololoidi, hololoidi,